Selam aleyküm arkadaşlar. Aytefe bakı en güzel bir yer. Gerçekten benden bu kadar. Quando sei a solo a casa ti viene noia. Hier mischt sich die ganze Welt. Immer geschmeidig und kriegt Pipi in die Augen. Perché è libertà questa. E la libertà noi ce l'abbiamo bisogno. Keep it real, keep it independent. Weil ich immer das Meer sehen möchte. Everybody. Wir sind am Alter und schön, dass ihr zuhört auf Bermudafunk oder auf gegenmüdigkeit.org. Hier am Platz ist tatsächlich noch nicht ganz so viel los. Wenn ich am Platz sage, diejenigen, die es nicht wissen, ich meine den alten Messplatz. Das ist Radio E, ich bin Ute und ich sitze mitten in Mannheim und mache Radio. Wer den Alter nicht kennt, das ist ein großer Platz mit Basketballplätzen, Tischtennis, Skater-Ramps, einem Kiosk, einem Spielgeräteverleih und es gibt hier Konzerte und Ausstellungen. Und vor allem ist es, würde ich sagen, ein Wohnzimmer mitten in der Stadt für ziemlich viele Leute. Mit mir am Tisch hier sind Julia Alicka von Pau e.V. Hallo, Alischka, Entschuldigung. Ich weiß eigentlich, wie man deinen Namen sagt, aber... Genau, du hast diesen Ort mit gegründet, ne? Richtig, ja. Wie lange ist das her? 2018. Also jetzt? Das war der vierte Sommer, Den vierten Sommer haben wir hinter uns, genau. Cool. Und dann ist noch da Sarah Pint. Hallo, willkommen. Sarah ist im Förderverein vom Alter und später werdet ihr auch noch erfahren, warum es eigentlich so einen Verein braucht. Sarah ist zusammen mit Leila Chavon Mardi. Ja, richtig. Leila und Sarah sind dafür verantwortlich hier und sorgen mit dafür, dass gerade ziemlich viele neue Dinge hier entstehen, über die wir heute unter anderem reden wollen. Aber jetzt ist ja so, dass der Ort vor ein paar Jahren noch ziemlich anders aussah. Ich weiß nicht, ob ihr den gekannt habt, wie es früher war. Vielleicht könnt ihr ja so ein bisschen erzählen. Also ich kenne den Platz seit ziemlich langem, seit 18 Jahren wohne ich immer um den Messplatz herum. Deswegen habe ich einige Zustände hier erfahren von dem Platz. Früher stand hier genau jetzt an dieser Stelle, wo wir gerade stehen, stand der alte Bahnhof. Über Jahrzehnte eigentlich, bis er 2009 mehrfach gebrannt hat, das Gebäude. Und das wurde irgendwann mal total abgerissen, aus dem Grund oder warum auch immer, aber der war schon baufällig. Danach stand hier eine Wirtschaft, so eine Außenwirtschaft, die hieß auch zum alten Bahnhof, glaube ich. War jetzt von den Neckarstädtern, glaube ich, nicht so sehr angenommen, lief jetzt aber auch nicht schlecht. Über die Ästhetik kann man sich streiten, aber ja, stand hier. Und hinten dran, also diese ganze Zwischenfläche zwischen dem alten Bahnhof und dem Lidl, das war eigentlich eine Brachfläche, also das war eine Parkplatzfläche, unter anderem genutzt für Stadtfeste, also es stand hier auch mal so ein riesen Karussell und so. Hat nie wirklich funktioniert. Es war auch mal so als Fotowand benutzt für das Fotofestival. Ich glaube, es war 2 Jahre hintereinander. Gab auch sowas, Art von Kunst kann man nennen. Fand ich auch irgendwie cool, ja, aber dahinter war halt nichts. Oder es war zumindest eine nicht besuchte Fläche. Die Treppe zum Neckar war auch noch nicht aktiv und war jetzt auch nicht so eine Fläche, wo man jetzt gern mal hingeht und chillt, sage ich mal. Ja. Vor 15 Jahren wurde dann das Einraumhaus gebaut von Miriam Holme und Philipp Morlock. Und das ist so ein Kunsthaus, das ist eine Ausstellungsfläche, aber an sich funktioniert es auch als Kunstwerk. Ja? Es ist wirklich nur ein Raum. Kinder sagen das schwarze Haus. Also das passt auch ganz gut, das ist so ein Black Cube, ne? Ja, genau. Gut, das war auch mal pink und weiß. Und genau, das hatte auch mal die komplette Weltatlas drüber gesprayt, also es hatte auch echt ein paar Verwandlungen durchgemacht. Ich glaube, das war eigentlich so die erste Aktion auf der Fläche, was so ein bisschen zur Belebung von diesen toten Flächen mitten in der Stadt geholfen hat. Mitunter habe ich auch da Konzerte immer für Vernissage organisiert, für die ganze Vernissage und Finissage habe ich da Konzerte organisiert, die halt auch draußen stattgefunden haben. Wir hatten da eine ganz kleine Betonbar. Also der Philipp Mollock hat wirklich eine Bar aus Beton da hingegossen und dann hatten wir halt eine feste Bar. So. Bevor es im Baumarkt Deko-Kits für Betonmöbel gab. Ja, richtig, ganz genau. Cool, also so ist es dann auch entstanden quasi oder ist der Alter dann daraus gewachsen? Ganz genau, also das sind dieselben Akteure fast. Also Philipp Mollock, dann kamen Robin und Wolf vom Yalla Yalla und hinzu Philipp Kohl als Filmemacher. Die vier haben sich mal unabhängig davon woanders getroffen und beschlossen, lass uns mal die Stadt fragen, ob wir da was machen können. Dann haben wir uns zusammen hingesetzt und überlegt, was wir so anbieten, wer was anbietet eigentlich. Es war auch ziemlich schwammig am Anfang. Ja. Wir wussten nicht mal, wie wir das nennen sollten. Also Alter, das Wort war schon klar, bevor es überhaupt klar war, was wir hier hinbauen. Ja. Und es hieß einmal Jugendpark, dann Sportfläche, dann Treffpunkt und so weiter. Letzten Endes ist es immer noch nicht klar, was es ist, weil es ja auch keine Vormodelle gibt. Ja, also ich höre das ja auch immer wieder von Gästen, die so nicht aus Mannheim sind. So, ja, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen irgendwo, dass da so eine freie Fläche einfach so komplett nur durch Anwohner oder durch Gäste einfach so genutzt wird, aber auch mitgestaltet wird. Ja, also Alter kann man schon jetzt sagen, das war ein lebendiges Beteiligungsprozess. Also es hat wirklich angefangen durch eine Bar- und Verleihkiosk. Hinzu kam dann später die Bühne, dann wollten die Menschen mehr Tischtennisplätze, die haben wir hingebaut, dann wollten die Skater noch einen Pumptrack, haben wir dann mit der MWSB ermöglicht, dann wollten die Skater nochmal so ein Halfpipe. Das haben wir, also das ist tatsächlich so ein Geben und Nehmen und Ideen, die da reinfließen. Hinzu kommt auch so ein wichtiger Punkt, das S-Punkt. Das ist so dieser Bauwagen, was auch auf der Fläche sich befindet, wo wir mit Freezone dann ein Essensangebot haben für Kinder und Jugendliche tagtäglich. Das ist kostenlos, ist eine gesunde Mahlzeit und die Jugendlichen werden auch durch soziale Arbeiter begleitet. Also es ist quasi alles organisch gewachsen und wahrscheinlich so ungefähr das genaue Gegenteil, was die Stadt vorhat in so ungefähr 4-5 Jahren. Hier nämlich den Platz in der Mitte, genau wo jetzt Alter ist, auszubauen und Fläche zum Neckar auszubauen und quasi ist auch so ein bisschen... ja, wie so eine Pufferzone zu gestalten zu dem neuen Gebäude, das hierher kommen soll, das Forum Deutsche Sprache. Wir sind jetzt hier nicht zum ersten Mal mit unserem Radio, vielleicht haben der eine oder die andere jetzt auch gerade schon ein bisschen gesagt, ja, das haben wir doch alles schon gehört, als ihr das letzte Mal da wart, aber am allerbesten fasst es der Hanno Erbeck nochmal zusammen, was die Stadt sich so gedacht hat, was sie hier planen. Denn wir merken nämlich selbst immer wieder, dass es tatsächlich gar nicht so leicht ist zu kommunizieren, was hier geplant ist, weil einfach immer wieder neue Leute da sind und also man könnte es sozusagen jedes Mal nochmal von Neuem erzählen. Deswegen habe ich jetzt auch gedacht, das ist cool, dass wir nochmal ein bisschen hören, was wir beim letzten Mal so gemacht haben. Und das, was wir jetzt hier eigentlich von der groben Zonierung her machen, ist, dass wir sagen, es gibt eine Fläche, auf der entsteht das Forum für Sprache. Ich gucke da gerade drauf und sehe 10 Autos da stehen oder einen Parkplatz. So, dann haben wir gesagt, Alter braucht auch einen festen eigenen Raum, den sie auch mit Baulichkeiten versehen können, auf dem man sich auch fest einrichten kann. Haben wir gesagt, das ist eigentlich die Fläche am Brückenkopf mit den großen Bäumen, die ja auch Schatten liefern im Sommer. Und wir haben gesagt, in der Mitte nehmen wir die alte Konzeption auf den alten Messplatz über eine großzügige Platzfläche, idealerweise mit einer Freitreppe zum Neckar hin zu verbinden. Und wir sehen die mittlere Platzfläche dann wirklich eigentlich als multifunktional nutzbare Platzfläche. Wir versuchen in der Mitte eine öffentliche Freifläche zu gestalten, die ja dann auch für die 200 Leute abends für Veranstaltungen, Konzerte zur Verfügung steht. Und wir versuchen darüber hinaus durch die Freitreppe zum Neckarvorland eben auch die Verbindung und die Möglichkeiten ins Neckarvorland zu gehen und vielleicht diese Flächen auch intensiver zu nutzen, zu verbessern. Wir haben ja auch noch den alten Messplatz auf der anderen Seite und wir beschäftigen uns im Moment auch mit der Frage, wie wir im Neckarvorland vielleicht noch Freizeitangebote oder Einrichtungen errichten können. Das ist so das grobe Setup eigentlich. Ja, das klingt ja erstmal ein bisschen so, als würde es zwar ein paar Jahre lang Baustelle geben, aber danach wird eigentlich alles so, wie es ist, nur vielleicht noch so ein bisschen besser. Julia greift schon zum Mikrofon. Ich finde das echt, also das ist so verpackt, als würde Alter genauso weiterhin existieren. Es wird absolut nicht darüber gesprochen, dass diese 200 Menschen auf einem Viertel der jetzigen Fläche da zusammengepresst werden sollten. Hinzu kommt das Angebot. Also Alter lebt davon, es ist ein offenes kommunales Zentrum. Und das besteht aus diesen Sportplätzen, es besteht aus den Skaterparks, es besteht aus den Tischtennisplatten, es besteht aus den Bühnen. Sogar zwei Bühnen. Das hier hat, also das brauche ich niemandem zu sagen, jeder, der diese Fläche kennt, weiß, dass das nicht mal ein Zehntel davon hier Platz hat. Ja? Deswegen, also ich muss da immer wieder auch differenzieren, wer jetzt spricht, Julia Litschka als Gründerin von Alta oder Julia Litschka als Neckarstädterin. Und jetzt spreche ich mal als Neckarstädterin. Also wir brauchen Freifläche, wir brauchen Räume. Ich habe drei Kinder, die sind auch nicht mehr in dem Spielplatzalter. Ja. Alta ist das einzige Ort, was alle drei Altersgruppen von meinen Kindern praktisch vereint. Aber auch meine Interesse als Erwachsene, musikalisch oder mit Workshops oder mit Vorträgen oder Open-Air-Kino oder sonst was. Ja. Das sind Angebote, die hier einfach fehlen. Die fehlen in Mannheim, die fehlen in der Neckarstadt. Und die werden wir mit Sicherheit nicht in der Minifläche anbieten können. Ja? Also ich bezweifle, dass wir in 5 Jahren dieselbe Atmosphäre haben werden. Das ist es nicht. Das ist ja genau die Krux, der wir begegnen, ne? Dass wir halt auf der einen Seite diesen Platz halt für Dauerhaftigkeit zur Verfügung gestellt bekommen haben, was halt voll der große Gewinn ist für den Verein, für das Projekt, für Alter, für die Oase, und auf der anderen Seite einfach nicht die Möglichkeit haben, das, was halt gerade auf Alter so wirksam läuft, so lebendig wirkt und so angenommen wird, halt hier rüber transferieren können. Und das ist halt das, womit wir auch ein bisschen als Verein oder als Projekt auch uns herausgefordert sehen, dass wir halt auf der einen Seite versuchen, diesen Platz zu bespielen und lebendig zu machen und auf der anderen Seite gar nicht die Möglichkeit haben, den so lebendig zu machen, wie der jetzige Platz halt ist. So, das ist halt etwas, was in der Zukunft wahrscheinlich super schwierig wird, genau diese Essenz rüberwandern zu lassen auch, ja. Ja, da können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Das war auch eine meiner Fragen, wie ihr das realisieren wollt. Vielleicht erstmal, weil das Amt für Geoinformation und Stadtplanung ja heute nicht da ist, aber es bereits Diskussionen gab und das ist natürlich irgendwie auch schön ist, wenn die sozusagen beide ihre Perspektive darlegen können. Nochmal ein Streitgespräch, wie es stattgefunden hat. Nenne es einfach mal Streitgespräch. Und zwar, ich möchte nochmal was dazu sagen, Verdrängung oder wird es verbessert? Das Konzept, das jetzt heute hier ist, das soll auf 20% der Fläche, schätze ich mal grob, geschrumpft werden, was ja hin soll, das wurde im Februar bezeichnet als Centre Pompidou von Mannheim, Guggenheim Museum. Das wird wie üblich in Mannheim ganz, ganz groß und bedeutend werden. Ich stelle mir das vor, etwa wie die Kunsthalle, ich weiß nicht, war das auch Herr Tschirra, also einer der SAP-Milliardäre, die das mitfinanziert hat. Also ich sehe da eine Verdrängung. Ich bin sehr sicher, das wird nicht nebeneinander hier bestehen können. Und Sie, ich denke, Sie wissen das auch. Und die Frage für die Leute hier ist jetzt eigentlich auch, welche Möglichkeit gibt es denn noch, Alternativen für dieses Institut für deutsche Sprache hier zu herbekommen? Also inwieweit ist das denn schon? Sie sagen immer Gemeinderat, das scheint auch ganz weit weg zu sein. Ich weiß nicht, ob die schon mal hier waren, aber die sind ja eigentlich die Volksvertreter. Die sollten auch für die Menschen die Stimme dann in die Politik hier reinbringen. Also das ist für mich auch ein komisches Demokratieverständnis. Kam was? Also ja, sagen Sie was dazu. Ich teile Ihre Einschätzung nicht. Sie behaupten einfach, dass dadurch, dass wir jetzt da hinten die Fläche mit dem Forum bebauen, quasi die restliche Nutzung automatisch nicht überleben kann. Und das erscheint mir erstmal nicht plausibel. Der Platz ist hochattraktiv, der Ort. Und ich weiß nicht, warum automatisch diese gesamte Aufenthaltsort sterben soll, nur weil jetzt ein Teil der Fläche nicht mehr zur Verfügung steht. Es wird sterben schon in den 4 Jahren, wo hier Baustelle ist. Und dann wird es ungefähr so sein wie vor der Kunsthalle. Also wir haben einfach verschiedene Schichten, die, denke ich, so sehr schwierig kompatibel sind. Wie hat sich das Institut für deutsche Sprache bis jetzt um Jugendarbeit hier bemüht? Also was gibt es da für Berührungspunkte? Natürlich sagen sie jetzt, ja, ihr könnt alle bleiben, macht euch keine Sorgen, im Eck ist es auch schön und so und ihr dürft dann manchmal auch auf die Platzmitte. Aber diese Konzerte, die hier stattfinden, dieser Freiraum, den es hier gibt, ich kann es mir nicht vorstellen. Natürlich ist das jetzt einfach eine Prognose. Also wir reden jetzt über die Zukunft. Aber ja, hier soll etwas Schickes hingebaut werden und wieder mal ein Freiraum für Jugendliche, der weg ist. Und es gibt genug schicke Orte eigentlich schon in Mannheim, die es hier gibt. Aber warum darf die Neckarstadt West nicht auch mal was Schickes bekommen? Also warum muss die Neckarstadt West immer jetzt irgendwas Schrappeliges bekommen? Also wir sehen uns in 5 Jahren und dann trinken wir gemeinsam Bier hier an der Bar und ich bin mir sicher, die gibt es noch. Soweit erstmal ein Gespräch, das stattgefunden hat zwischen Dr. Hanno Erbeck, der Leitung des Amts für Geoinformation und Stadtplanung, und einem Nutzer des Platzes hier, dem Alter in Mannheim. Was jetzt den Stand der Dinge angeht, zu den Planungen, ist es so, dass die Stadt bis nächstes Jahr einen ersten Entwurf entwickelt und dann wieder einen Bürgerdialog organisiert. Das wird im Juli stattfinden. Was glaubt ihr, was ist denn jetzt eure Strategie? Würdet ihr jetzt sagen, okay, wir führen einfach kontinuierlich Dialoge weiter, oder wir warten einfach und gucken, wie sich das entwickelt mit den Entwürfen, oder was ist euer Plan, was möchtet ihr in der Zwischenzeit tun sozusagen? Das ist eine gute Frage, für die ich auch keine konkrete Antwort habe. Zudem sind wir mal als Verein, wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, zu 10 schon. Früher waren wir zu 5, jetzt sind wir zu 10. Da sind wir auch nicht alle einer Meinung. Ja? Einige von uns sehen das als eine Chance. Ich meine, ein Teil von mir sieht das auch als eine Chance. Ja? Das Ganze war ja als Zwischennutzung gedacht. Und es ist schon eine Ehre, dass eine solche Initiative einen solchen Platz bekommt. Ja? Und dieser Platz ist fantastisch schön. Es ist wunderschön. Nur es kann halt kein Alter werden. Ja? Also ich glaube nicht, dass das, was hier entstehen wird, dann was mit dem alten Alter, sage ich mal in Anführungszeichen, viel Gemeinsames haben wird. Ja? So, strategisch gesehen, nee, wir haben gar keine Strategie. Also einerseits haben wir das Projekt Oase gegründet, was tatsächlich sich mit dieser kleinen Fläche beschäftigt, was dann hier zukünftig sein soll. Also das ist auch ein Beteiligungsprozess, was alles so dokumentiert wird, und es werden eigentlich alle sind gefragt danach, so was wollte ich hier an Ort und Stelle haben, mit den Mitteln, die wir halt haben, mit dieser kleinen Fläche, wie kann das zukünftig für uns, also für die Bevölkerung hier genutzt werden, auch was die Angebote angeht, also ist alles, was halt möglich ist in diesem kleinen Raum. Und andererseits gibt es da immer noch Gespräche, von denen ich auch nicht mehr viel gehört habe im letzten halben Jahr, seit der letzten Radiosendung, wo es auch um diese Baustelleneinrichtung geht. Ja, das ist ja auch vollkommen unklar, wie das wirklich aussieht. Die erste Baustelleneinrichtung hatte vorgesehen, dass fast die komplette Fläche eingezäunt wird, was wirklich tragisch wäre, weil in 5 Jahren kann so viel passieren. Es findet ein Generationenwechsel statt. Das wird wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Angstraum werden, wenn man so einen kleinen dunklen Loch hat, sage ich mal, so eine Nische. Wir kennen alle hier die Problematik in Neckarstadt West, da brauche ich dann nicht viel darüber zu sagen. Und dann hat man so eine riesen Baustelle und daneben so einen kleinen Eck, ja, über 5 Jahre. Ich weiß es nicht, wie das die Fläche prägen wird, ganz ehrlich. Genau, und da waren wir halt noch bis Anfang Sommer noch in Verhandlung, wie diese Baustelleneinrichtung aussehen könnte, ob die doch nicht eventuell kleiner einfallen könnte, wie es andere Baustellen in der Stadt auch tun. Ja? Also wir haben auch große Baustellen in der Stadt, die tatsächlich da eine 4-5 Meter Umrandung haben, ja, um den Betrieb da weiterzuführen. Und ja, also wir tappen alle im Dunkeln eigentlich. So viel Information gibt es jetzt auch nicht, sodass ich jetzt hier irgendwas erzählen könnte. In der Tat ist die Zukunft unsicher. Hm. Ich kann da nichts Schönes darüber sagen. Was allerdings Schönes ist, finde ich, wenn ich hier immer herkomme, dass auf jeden Fall die ganze Zeit super viel passiert und gerade auch ein neues Gebäude entsteht. Und wir sind tatsächlich auch heute zusammengekommen, um über die Oase zu sprechen, wo die Nutzerinnen und Nutzer der Fläche auch natürlich ganz eigene Assoziationen dazu haben. Also ich rieche Pinienduft und sehe auch so Pinienbäume und Sand unter mir und irgendwas, was wasserähnlich ist, entweder ein See oder ein Meer, und es fühlt sich warm an. Und ich fühle mich auch warm an und entspannt. Also ich sehe eine, auch Wasser, so eine kleine Grotte, die umgeben ist von so ein paar Felsen und auch Grün und vielen Pflanzen. Und bei mir ist die Luftfeuchtigkeit eher hoch. und irgendwie, es hat was Warmes, Feuchtes, Exotisches. Und vielleicht ein Drink. Es riecht sehr angenehm. Es hat halt irgendwie so ein Wohlfühlcharakter, sowas. Man kann sich dort einfach niederlassen, solange man möchte. Sich so ein bisschen fallen lassen, sich vielleicht auch inspirieren lassen, sich austauschen und sich wohlfühlen. Also du bist im Desert und dann findest du ein dieses Wort und da ist Wasser. Kannst du trinken? Wir kurz vor Sterben. Ja, das ist meine Beschreibung. Ich würde einfach so einen Platz, wo man sich wohlfühlt. Aber um ehrlich zu sein, so wie würdest du denn Oase, wie verstehst du denn Oase? Ich verstehe Oase eigentlich nicht so. Märchen oder Geschichten fallen mir nicht ein, aber so Cartoons, die ich mal gesehen habe, wo die dann in der Oase gelandet sind und sich gefreut haben. Aber das war immer so, das haben sie sich immer vorgestellt, weil es war ein Traum. Es war nie Realität. Und deswegen habe ich keine guten Zusammenhänge mit einer Oase, weil das immer ein Traum bleibt. Und man muss, ich will lieber was Greifbares. Also etwas, was aus einer Oase entstehen könnte, ist, glaube ich, man muss das einfach manifestieren und herstellen. Weil eine Oase ist nicht greifbar. Da wurde irgendetwas zerstört. Da ist Leben gewesen und es wurde aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich durch schwarze Magie, ist Land verloren gegangen. Man hat etwas zerstört und am Ende ist nur noch Staub übrig geblieben. Die Oase oder die Fata Morgana ist ja dann im Prinzip eine Illusion, oder nicht? Weil sie ist nicht wirklich da, sie ist nur im Geist. Ganz ehrlich, es ist ein schöner Gedanke, weil selbst wenn es nur eine Illusion ist und die Wüste leer ist, ist es trotzdem ein Hoffnungsschimmer, der einen am Leben halten kann. In einer toten Wüste bekommt man auf einmal eine Vision von einem grünen, schönen, lebendigen Ort. Ja. Jetzt fällt mir gerade ein, früher in der Antike zum Beispiel, waren die Märkte die Begegnungsstätten, wo sich die Leute einfach ausgetauscht haben und sich informiert haben und Nachrichten bekommen haben. Weil wir haben jetzt nicht, damals gab es halt nicht die Social Media oder Internet oder irgendwas, sondern das lief über Menschen. Und das ist für mich das A und O, also dass wir uns untereinander austauschen und voneinander lernen. Also früher zum Beispiel in Griechenland, da habe ich in der Stadt eine Wohnung gemietet gehabt, vom Onkel von mir. Und ich habe mich immer auf die Straße gestellt und Kaffee getrunken, an der Fensterbank. Und dann kamen die Leute schon. Und man hat sich ausgetauscht, also draußen. Und da sind für mich schon so kleine Oasen. Einfach so diese Offenheit zu haben, ja, dass man mit Menschen sich austauscht. Und auch so, ich sag mal so, die Herzlichkeit einfach. Weil dann geht ja auch die Sonne auf, dann sag ich mal so. Ne? Also. Seid gegrüßt. Da fällt mir ganz einfach ein Zitat von Khalil Gibran ein, was ich dazu ganz gerne mit euch teilen möchte. Vertrauen ist eine Oase des Herzens, die von der Karawane des Denkens nie erreicht wird. Und ich möchte damit auch schließen, denn es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem. Es war einmal ein Beduine in der Wüste. Er hatte nichts an, außer seine Klüfte. Oh Mann, over and out. Der Beduine in der Wüste mit der Tracht. Yo, yo, yo. Soweit die Eindrücke, die wir gestern Abend hier gesammelt haben. Ich weiß nicht, was von dem sich vielleicht auch gedeckt hat, tatsächlich mit dem, was ihr euch dabei gedacht habt, als ihr euch den Namen Oase ausgedacht habt. Also ich finde den Namen ein bisschen kitschig. Auf jeden Fall. Ist es, ne? Ja, aber eigentlich war das Wolfs Idee und diese Idee musste aber auch innerhalb von 4 Stunden anfallen und die hat er dann auch tatsächlich gehabt. Oase ist ein Ort für Austausch und soziale Entwicklung und das ist die Abkürzung und dann zufällig ist es tatsächlich auch eine Oase mitten in der Stadt. Ja, kitschig oder nicht, halt der Name ist jetzt Programm geworden und dann, also ich bin echt gerührt von diesen Aussagen. Ich finde, das bestätigt nochmal irgendwie diesen Charakter von dieser Fläche. Hier leben, also hier sind tagtäglich Menschen, über denen ich jeden Tag irgendwie einen neuen Film drehen würde. Ja, es sind echt so abgefahrene Geschichten und Menschen, die hier sich befinden und tagtäglich ihre Storys erzählen. Ich finde, das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was wir jetzt so die letzten Monate auch an Ergebnissen bei unseren Beteiligungsformaten so akquiriert haben. Nämlich, also wir haben ja ganz viele Menschen gefragt, was sie sich halt hier vorstellen, jetzt für die nächsten anderthalb Jahre, aber auch darüber hinaus. Und natürlich war die erste Antwort immer so, wir wollen eigentlich den Alter immer noch erhalten, wir wollen den so lassen, wie er ist, und wir wollen den eigentlich nur so auf diese Fläche wieder transferieren. Wo wir halt dann natürlich oft gesagt haben, das geht halt einfach vielleicht nicht genau so, dass man es so eins zu eins als Blueprint irgendwie wiedergibt, weil halt einfach die Fläche nicht da ist. Und viele haben halt auch gesagt, jo, also die nächsten anderthalb Jahre gibt es halt die Konzerte drüben, es gibt die Bar drüben, da macht man hier vielleicht einfach wie eine Art Ruheraum, so Treffpunkt, Ruhe, Oase. Also dieses Wort Oase ist schon wie bei vielen so geblieben, dann als Ort von Ruhe, ne? Im Gegensatz zu dem, was jetzt gerade eh schon auf dem Alter passiert. Ja, ich denke, Oase ist ein Ort für alle eigentlich. Und ich denke, ist das Ort des... Ich meine, ja, ich bin so ein bisschen optimistischer, ich soll Julia darüber sagen. Ja, das, ja, ich verstehe vollkommen, dass ja, das ist schade, dass Alter weg muss. Und das verstehe ich, aber ich sehe das auch als eine Chance, dass wir jetzt nutzen können. Und ich denke, ja, und das ist gut. Und ja, wir haben viele Nutzer und Nutzerinnen der Fläche gefragt, weil wir dachten, ja, sie haben das tiefe Verständnis über Probleme, was hier fällt, und wir können das bauen, wir können das umsetzen, und deswegen ich sehe das als eine Chance. Ja, das wird nie wie Alter, weil ich meine, es gibt verschiedene Aspekte, das mit Alter auch weggehen, aber wir versuchen was Schönes hier bauen, das vielleicht ein bisschen diese leere Platz von Alter auch füllt und ja, was vor diese Nachbarschaft bringt. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen der Blick sozusagen von einer Person, die noch nicht seit 4-5 Jahren oder so hier dabei ist und ja, sozusagen einfach nur das erhalten will, was sie so hat. Ja. Und nein, ich schütze mein Lieblingsplatz. Also Veränderungen sind wir auch immer wieder dazu gekommen, ist ja jetzt per se mal nichts Schlechtes. Was mich auch noch total interessieren würde, also ihr habt ganz viele Leute gefragt und ihr habt mit ganz vielen Leuten gesprochen. Was ist denn eure Idee, wie wollt ihr denn das gemeinschaftlich weiterentwickeln? Ne? Weil du hast auch Beteiligung gesagt, das kennt man ganz oft aus dem Kontext von Beteiligungsprozessen der Stadt. Und da läuft es ja normalerweise so, es werden die Leute gefragt, was sind eure Ideen und so weiter. Und dann gibt es einen Entwurf, vielleicht wird dann noch irgendwie über ein, zwei Entwürfe abgestimmt. Und das ist so der Prozess, wie habt ihr das vor? Bei uns, es gibt zwei Aspekte. Ja, Entwurf und wie die Fläche in der Zukunft aussehen soll, auch inhaltlich, was wir wollen hier umsetzen. Welche Programme wollen wir hier, welche Workshops. Und jetzt haben wir ja ganz unterschiedliche Ideen gesammelt. Und in diesem Schritt sollen wir alle Ideen auswerten und sehen, welche Ideen eigentlich umsetzbar sind, so, weil wir leider nicht alle Ideen umsetzen können, und wir sollen sehen, ja, welche Ideen sind umsetzbar, und wir sollen auch denken, dass wir diesen Ort für alle offen machen. Und das meine ich, dass beispielsweise es gibt die Ideen, das können nur eine kleine Gruppe dienen, aber wir wollen das ein inklusiver Ort zu bauen. Und deswegen sollen wir also ein bisschen auch filtern vielleicht oder sehen, wie können wir alle einbinden und diesen inklusiven Ort zu bauen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch gerade dieses Wohnzimmer, was wir hier hinten bauen, was noch nicht fertiggestellt ist, aber da ist ja auch die Idee, im Prinzip diesen Ort dem Quartier zur Verfügung zu stellen, damit die Menschen, die hier leben, die auch den Alter nutzen, diesen Ort halt einfach, also ne, die Fläche sowieso natürlich, aber auch diesen Raum nutzen für so verschiedene Arten von Nutzung. Also als Treffpunkt, als Workshop-Raum, als Proberaum, als möglich, also da ist halt irgendwie tatsächlich irgendwie die Möglichkeiten sind so komplett offen. Und das wollen wir halt. Wir wollen die Leute dafür irgendwie begeistern, wir wollen die akquirieren dafür, dass sie mit uns mitmachen, dass sie nicht nur passiv quasi Kultur mitnehmen, sondern dass sie halt Teil dieses Ortes sind und Teil der Bespielung, Teil der Identität dieses Ortes halt auch. Geht es so weit sozusagen, dass man auch jetzt als Nutzerin, Nutzer dieser Fläche zu euch kommen könnte und sagen, okay, ich möchte in diesem Prozess der Planung mitmachen? Oder ist es quasi auf der Ebene des Machens eher? Also schon auch. Ich meine, zum Beispiel nächsten Montag haben wir den monatlichen Montagstreff. Wir nehmen einmal im Monat, wo wir uns halt alle treffen und verschiedene Fragestellungen immer besprechen. Das ist zum Beispiel ein Teil des Prozesses, wo wir die Leute einfach wirklich aktiv mit einbinden. Und nächste Woche geht es zum Beispiel darum, wie wir halt genau darum, wie wir die Leute quasi von dieser Passivität, dass sie einfach Kultur nutzen oder unsere Angebote nutzen, zu der Aktivierung mit einbeziehen können. Also wie wir Leute dazu bringen können, aktiver Teil der Bespielung dieses Ortes zu werden. Und da fragen wir halt die Leute auch, was sind eure Ideen? Wie können wir die Leute motivieren, irgendwie mitzumachen? Und das ist ja im Prinzip auch eine Einbindung in den Prozess. Also nicht nur in die Bespielung, sondern in den Prozess, wie wir das halt strukturieren wollen. Also im Prinzip schon. Im Prinzip dürfen Leute in allen Ebenen irgendwie mitagieren. Und steht schon irgendwas fest? Also was auf jeden Fall ja schon steht, ist das Gebäude teilweise, ne? Das ist massiv irgendwie. Das wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal da bleiben. Habt ihr schon euch überlegt, beispielsweise, was unter den Bäumen passieren soll? Oder ob der Kies bleiben soll? Solche Detailfragen gibt's. Also wie ist der Stand? Willst du was dazu sagen oder soll ich? Du möchtest. Du kannst sagen. Ja, okay. Also ich glaube, soweit wird es relativ so bleiben, wie es ist jetzt erstmal. Nächsten Sommer wollen wir schon eine Art Möblierung noch irgendwie machen mit in Form von Möbeln, die wir dann zusammen im Workshop bauen und sowas. Aber der Kies bleibt jetzt erstmal so, wie er ist. So wie dieses erstmal das Haus bleibt temporär auch so, wie es ist dann, wenn es fertig gebaut wird. Und wahrscheinlich wird 2025 das alles nochmal über den Haufen geworfen. Und dann wird auch hier eine Baustelle nochmal draus, so wie es aussieht. Das ist noch nicht alles in festen Tüchern. Baustelle, okay. Ja, genau, weil wir dann halt nicht mehr nur ein temporäres Haus hier drauf bauen wollen, sondern ein dauerhaftes Haus, ein dauerhaftes Gebäude, vielleicht auch den Platz nochmal umgestalten. Genau, aber das ist auch, wir planen jetzt erstmal für die nächsten anderthalb Jahre und ich glaube, was danach kommt, das wird sich dann zeigen, weil wir haben jetzt irgendwie die nächsten anderthalb Jahre erstmal genug zu tun, tatsächlich. Okay. Ich glaube, eine Frage, die ganz vielen Leuten immer auch am Herzen liegt, ist, was passiert denn mit dem Verleih beispielsweise? Was passiert auch mit den Leuten, die hier arbeiten und deren ja, Lebensmittelpunkt das ist und die auch so vielen Leuten wirklich ans Herz gewachsen sind? Werden die weiter hier sein? Ja, auf jeden Fall. Also ohne das Team wäre das alles hier gar nicht möglich. Ja, also sowohl kreativ als auch jetzt für die Konzerte und alles. Also wir sind da echt ein Team aus mehreren Köpfen. Ich würde sagen, wir sind zu zehnt, die hier den Alltag sozusagen tagtäglich betätigen. Der Verein an sich, also Pau, ist mehr Ideengeber mittlerweile im Hintergrund und das Team, was das Alter betreibt, ist, wird auch weiterhin so ein fester Bestandteil von diesem Projekt bleiben. Ja. Und die Oase ist ja letztendlich immer noch Alter mit einem neuen Gesicht, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ja, genau. Genau, und ja, die sind auf jeden Fall, ist auch so vorgesehen, dass sie alle dabei sind. Ja, und der Verleih auf jeden Fall. Also der Verleih ist das Herzstück von dieser Fläche. Aber der Verleih kommt, zieht einfach um, wird ein bisschen größer und sauberer und aufgeräumter vielleicht. Genau. Auch nicht schlecht. Mitten in der Stadt macht es, also die Menschen machen das viel aus, finde ich, im Endeffekt irgendwie, denen man begegnet. Wenn vielleicht ein gewisser Austausch auch stattfindet oder so in der Art, ja. Ein Platz, wo ich mit den Menschen zusammen bin, wo ich mich wohlfühle. Und ich glaube, das ist wichtig. Oase sieht für mich aus, wo nicht so viele Menschen sind. Und Kälte ist. Und keine Sonne ist. Eine Begegnungsstätte, wo es auch nicht unbedingt um Konsum geht zum Beispiel, sondern es ist einfach gegeben, die Leute können hingehen und einfach sich treffen, ohne auch unbedingt konsumieren zu müssen. Das würde mir dabei jetzt auch einfallen. Dass man aus diesem Trott rauskommt, was man jeden Tag ausgesetzt ist, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unseren Städten quasi. Einfach auch, um einen Ausgleich zu finden. Ich will ein bisschen mit der Zeit gehen und nicht den kompletten Beton weg, aber viel mehr Grün, alle Dächer begrünen und viel mehr Grün innerhalb der Stadt und drumherum, überall in der Stadt und viel mehr Wasser. und weg mit den Autos. Eine Stelle, wo es halt keine Verschmutzung gibt oder keine Traffic Trash oder keine Ahnung, keine Smoke vom Autos oder halt so Leben nach guten Maßen geht, was wir in Zukunft brauchen. Unterschiedliche Angebote schaffen einen einfach für Menschen, die ja auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, mehr Bäume und ja, sowas in der Art. Hm. In der Stadt stelle ich mir eine Oase vor als einen Ort, an dem man all das machen kann, was in der Stadt sonst entweder für komisches Aufsehen sorgt oder was einfach nicht umsetzbar ist. Wie beispielsweise, ich kann nicht auf die Straße vor meiner Haustür, kann ich keine Tischtennisplatte stellen. Ich kann mich nicht groß entfalten, dementsprechend stelle ich mir eine Oase in der Stadt etwas vor, das viel, viel Platz für alle möglichen Aktivitäten da sind, nicht nur für die, die ich gerne mache. Ich sitze an einem Tisch und spiele Backgammon, dabei schaue ich Leuten zu, die Tischtennis spielen und 20 Meter weiter skaten Leute. Ich kann weder Tischtennis spielen noch skaten, trotzdem finde ich es wichtig, dass es Menschen gibt, die genau das machen wollen und nicht Backgammon spielen wollen. Hier kann ich es mir sehr gut vorstellen. Also ich bin da quasi heute ganz zufällig auf dem Nachhauseweg auch gelandet. Also ich wohne auch in der Neckarstadt und da stand ein Freund von mir und irgendwie habe ich mich dazu gesetzt und es war einfach schön, angenehme Musik, nette Menschen, sehr offene Menschen irgendwie, so Lächeln zwischen Menschen, die sich eigentlich gar nicht kennen und solche Dinge sind entstanden und ja, ich finde, das ist ein sehr schöner Ort hier. In der Stadt wohnen ja so viele verschiedene Menschen, vom Arzt bis zum Fliesenleger. Und da in so einer Oase wäre für mich oder wäre eine Stadt, wo sich alle Leute treffen könnten, Sport zu machen. Weil Sport verbindet. Da kannst du auch schlecht sein und nicht so intelligent. Oder nicht gut sein und nicht so intelligent. Und du wärst trotzdem in dem Sport dann gut und andere würden dich dann mit einem anderen Jobtitel oder mit einer anderen Lebensperspektive, die kannst du einfach erreichen. Und das, da spreche ich einfach aus Erfahrung. Ich habe ja Leute kennengelernt, die sind einfach crazy. Von 85 Jahre ehemaliger Roche-Mitarbeiter zu SAP-Superverkäufer. Und ich meine, die haben alle so eine kranke Persönlichkeit, wo man dann von denen was lernen kann. Und das hatte ich hier an der alten Feuerwache. Am Altar. Und jetzt ist es die Oase. Und ich hoffe, die wird gefördert, weil dieser Platz muss gefördert werden. Weil da treffen sich Leute, die sich eigentlich nie treffen würden. Und das macht diesen Platz so besonders hier an der Neckarstadt. Weil eigentlich ist die Neckarstadt schon elend und räudig. Muss man schon so zugeben. Aber dieser Platz ist anders, da treffen sich alle, die elendig sind und räudig sind. Aber auch die Guten, aber auch die Guten. Und das ist gut, das ist gut. Und ich hoffe, die wird gefördert, weil dieser Platz muss gefördert werden. Weil da treffen sich Leute, die sich eigentlich nie treffen würden. Kommt. Hier mischt sich die ganze Welt. Die Oase muss gefördert werden. Ja, auf jeden Fall. Sein Wort, Gottes Ohr. Ja. So ein bisschen klang es jetzt schon an, was die Leute gesagt haben, teilweise, was so ein Ort auch für die Stadt bedeuten kann. Wie ist es denn für euch, was würdet ihr sagen, was gibt es denn für einen Bedarf in der Neckarstadt? Also was braucht die Neckarstadt, was kann die Neckarstadt aus so einem Ort ziehen? Also Treffpunkte, also es ist einfach so einfach und simpel, es ist einfach, man braucht Treffpunkte, wo man sich draußen treffen kann, wo man irgendwie miteinander reden kann, miteinander irgendwie agieren kann, miteinander spielen kann, miteinander Musik hören kann, also es kommt einfach darauf wieder hinaus, also man kann natürlich auch große Sachen machen, ne? Man kann Workshops machen und dies und das und das und das, aber also im Prinzip brauchen die Leute Orte, wo sie sich treffen können, so einfach ist das. Bezahlbare Angebote, dass alle sich leisten können. Ja, bezahlbarer Wohnraum ist ja tatsächlich auch ein Thema hier in Mannheim. Also nicht nur in Mannheim, natürlich in eigentlich allen Städten mittlerweile. Aber es ist ein Thema, das immer größer wird und immer intensiver diskutiert wird, auch in der Neckarstadt. Und daher würde ich persönlich auch sagen, dass es irgendwie ein wichtiges Thema ist für einen öffentlichen Raum, der hier ist. Und eine Frage, die mir immer wieder in den Kopf kommt, weil so schön es hier ist, passieren trotzdem so Sachen wie da, wo jetzt das große Gebäude steht. Ne? Da war ja vorher so eine kleine Hütte und in dieser Hütte haben zwei Männer gelebt und die leben da jetzt nicht mehr, die haben irgendeinen anderen Ort. Ne? Also es ist ein Stück weit eine Verdrängung, die hier passiert auch. Gleichzeitig auch, wenn viele Leute, die ihren Lebensmittelpunkt in der Straße haben, auch trotzdem hier Zeit verbringen. Wie wollt ihr denn damit umgehen? Zum ersten Mal gibt es solche und solche Menschen, die hier leben. Es haben auch andere Menschen gelebt, die obdachlos waren. Und ich darf das wahrscheinlich gar nicht sagen, aber wir haben da auch so ein bisschen die Bedingungen ermöglicht, dass sie hier auch sein konnten, auch über den Winter hinaus. Geht gar nicht, darf ich auch gar nicht sagen, weil tatsächlich keine Fluchtwege und. Aber es gab diese Möglichkeit und an sich ist Alter als soziales Projekt und da ist wirklich so Nomen est Omen. Ja, alle, die hier arbeiten, haben solchen Hintergrund, dass sie hier sind. Es gibt ja kein Bewerbungsverfahren oder Sonstiges, sondern es sind Menschen, die tatsächlich darauf angewiesen waren und jetzt auch hier sind. Was diesen Kiosk anging, war tatsächlich so, dass wir das geerbt hatten vom Vorpächter. Ja, das war es waren vier Wände und mehr nicht. Diesen Platz haben wir jetzt gebraucht, nicht nur jetzt um die Oase zu bauen, sondern auch um mal aufzuräumen. Ich benutze mal jetzt das böse Wort Aufwertung. Ja, das ist so. Ja, das ist eine Aufwertung. Wir haben da auch versucht, mehrfach in Dialog zu kommen, also mit denen zu kommunizieren und danach eine Lösung zu suchen, war absolut nicht der Fall. Im Gegenteil, ich weiß nicht auch, aus welchen Hintergründen die zwei Menschen auch kamen, aber es war sehr destruktiv, das komplette Verhalten. Es wurden Konzerte unterbrochen wegen denen, es wurden Flaschen umgeschmissen von denen an den Künstlern, an das Publikum. Es wurde das Mikrofon genommen mehrfach, einfach mitten im Konzert. Also es war echt ein schwieriges Verhältnis, wo man sich dann fragt, okay, was ist das, ein Schaden gibt es sowieso, aber was ist jetzt der kleinere Schaden, ja? Die zwei Personen aus diesem unzumutbaren, sage ich mal, Umständen da irgendwie zu bewegen oder jetzt das Projekt zu riskieren oder halt im besten Fall auch Arbeit von Ehrenamtlichen da kaputt zu machen dadurch, ja. Ja, und das war ja auch tatsächlich einfach nicht rechtswidrig, nicht rechtens, dass sie dort gelebt haben. Ne? Also sie wären halt früher oder später tatsächlich, glaube ich, verdrängt worden durch irgendwie die Institutionen, die es halt hier in der Stadt gibt. Aber man hat sich natürlich auch nicht leicht getan mit der Entscheidung, also beziehungsweise mit dem Tun an sich. Wir haben, wie Julia sagt, auch viel mit denen kommuniziert. Wir haben denen irgendwie Angebote gegeben, wir haben denen Adressen gesagt, an die sie sich wenden können und so. Und es war natürlich auch für uns kein leichter Prozess, aber musste halt irgendwie im Endeffekt getan werden. Und dieses Häuschen musste halt dem großen Häuschen jetzt einfach weichen. So, das ist halt leider irgendwie der Prozess der Stadt auch irgendwo. Wie sind denn eure Ideen sonst, Stadtgesellschaft als Ganzes einzubinden oder für eine Niederschwelligkeit zu sorgen? Ne? Also, dass es kein Hipster-Ort wird, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ja, also das ist, du kannst natürlich auch gerne was dazu sagen. Ich habe auch gesagt, dass ein Ort, das inklusiv ist. Wir versuchen unterschiedliche Angebote anbieten. So deswegen, wir fragen viele ganz, ganz unterschiedliche Leute. Kannst du ein Beispiel sagen für Angebote? Jetzt versuchen wir Kunst und kulturelle Angebote anbieten, auch was eigentlich die Leute brauchen. So, sie sagen uns, dass ich brauche das oder das oder das. Und dann wir versuchen das zu anbieten. Aber ganz, ganz konkret. Also wir haben sprachlich unabhängige Angebote, zum Beispiel wie so Breakdance und Street Dance Workshop oder dass wir halt jetzt irgendwie im November bieten wir einen Schalenbau-Workshop an, wo man halt auch im Prinzip Schalen bauen kann. Also aus Messing, genau. Schalen bauen kann. Dafür braucht man jetzt auch nicht die deutsche Sprache oder den gewissen elitären Hintergrund oder wie auch immer so. Also wir wollen halt eigentlich tatsächlich, dass jedes Angebot im besten Falle für alle möglich ist. Und natürlich bieten wir auch diese Montagstreffs zum Beispiel an, wo dann halt Leute aus unterschiedlichen Backgrounds auch zu uns kommen. Und wenn die dann manchmal nicht verstehen, was wir zum Beispiel dann sagen in der größeren Gruppe, dann gehen wir meistens zur Seite und erklären das denen dann nochmal. Also wir versuchen schon soweit alle Leute, die Interesse haben an unserem Projekt und da irgendwie mitzuwirken, irgendwie mit einzubinden. Also es gelingt uns manchmal bestimmt nicht so, wie wir das wollen, aber wir tun unser Möglichstes, irgendwie alle Leute mit unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlichem Sprachhintergrund auch hier einzubinden. Und gerade in der Neckarstadt ist es natürlich nicht immer einfach, weil es ja wirklich sehr viele verschiedene Hintergründe gibt und verschiedene Sprachen, die irgendwie vorherrschen und so. Aber das funktioniert halt auf Alter eigentlich ganz gut und wir hoffen halt, dass es auf der Oase eigentlich auch ganz gut weiter funktioniert. Die Frage hatten wir wirklich vor 5 Jahren. Ne? Also als das hier gegründet wurde, haben wir uns echt gefragt, wie schaffen wir das, dass es ein Ort für alle wird und kein Lemonade-Trinker-Ort wird. Es war voll wichtig. Es hat angefangen mit dem Konsumzwang, was hier entfällt auf der Fläche. Also jeder darf alles mitbringen, vom Kiosk, von zu Hause, von sonst wo. Es hat angefangen dann von den Preisen, die halt wirklich, was wir da im Kiosk anbieten, ist halt echt günstig. Auch nicht mehr so günstig wie am Anfang, aber ja, das Leben ist hart und es wird immer härter. Bis hin zu jetzt solche Workshop-Angebote wie das Chor für Menschen, die nicht singen können. Das ist zum Beispiel halt eine Sache, wo wirklich jeder sich angesprochen fühlt. Ja? Also ich kann auch nicht singen, ich mache mit, es macht super Spaß. Bis hin, was ich halt für nächsten Sommer plane, ein Leseklub. Ich will irgendwie so einen Kreis machen, wo wir halt jede Woche lesen, jeden Monat ein Buch. Es wäre so auch eine Vision von mir, in diese Stadt alle zu bewegen, dass so alle Menschen 12 Bücher im Jahr lesen. Ich glaube, das würde die Stadt so maßgeblich verändern. Was ich mir noch vorstellen könnte oder was zu dieser Vision gehört, wie man halt die Neckarstadt komplett viel geiler machen würde und dann indirekt auch Altau und Oase, ist tatsächlich weniger Autos, beziehungsweise der alte Messplatz soll einfach eine autofreie Fläche werden. Dann können sich die Kinder überall hinbewegen, sie können zum Alter, sie können das gehen, sie können hier spielen, sie können einfach, es ist Freiheit. Es ist für Mensch und Kind einfach, es ist, bedeutet einfach Freiheit, ja. Und ich wünschte mir das so sehr, also ich träume wirklich davon, ja, dass irgendwann eines Tages halt zumindest dieser alte Messplatz einfach autofrei wird. Also man hört es vielleicht auch im Hintergrund, es ist andauernd, es ist eine permanente Lärmbelästigung, die Luft ist furchtbar, es ist viel heißer als in anderen Städten, weil weniger Bäume gibt und mehr Autos. Also das ist schon ein Problem, was dringend gelöst werden müsste. Eine Frage habe ich noch, die auch so ein bisschen dazu gehört mit die Stadt als Ganzes, die Neckarstadt und eure Rolle darin. Es gibt ja Förderer, verschiedene Förderer, die das Projekt jetzt gerade hier ermöglichen. Zum Beispiel die MWSP, die ja auch an die Stadt angebunden ist sozusagen und der Bund Nationale Stadtentwicklung unterstützt. Was sind da denn die gegenseitigen Erwartungen auch? Also die Erwartungen sind in erster Linie, dass wir ein Projekt schaffen, was inklusiv ist und was eine Art Grundlage bietet für eine resiliente Stadt. Also das ist so ein bisschen die Aufgabe, Post-Corona-Stadt, resiliente Stadt. Und dazu, ne, da folgt natürlich auch so klimaresiliente Stadt, Sozialproblematiken, resiliente Stadt, sowas in der Art. Dass wir halt im Prinzip eine Lösung bieten, für Fragen, die sich gerade im städtischen Raum so auftun. Und da bieten wir halt tatsächlich so die Lösung, was heißt die Lösung, aber den Ansatz, dass wir halt eine Fläche bieten, wo halt einfach Menschen zusammenkommen können, wo sich diese Form von Isolation zumindest auflöst, wo sich vielleicht auch Formen von Klimaproblematiken auflösen können, wenn wir zum Beispiel in die Richtung von Urban Farming gehen oder ein bisschen grüner alles gestalten. Also wo einfach verschiedene Problematiken, die gerade eine moderne Stadt irgendwie, der einer modernen Stadt ausgesetzt sind, da Ansätze schaffen. Also während der Pandemie spätestens müssen eigentlich sowohl bei der MWSB als auch bei der kompletten Stadtapparatur eigentlich alle Glocken geleuchtet haben. Ich meine, das war schon die große Depression. Wenn sie schon bei uns so hörbar waren in so eine kleine Mini-Initiative, dass da tagtäglich Menschen waren, die gebettelt haben, damit wir nicht zu machen im tiefsten Winter. Also wirklich, die haben gebettelt, dass wir aufhaben, dass da Musik läuft und Glühwein verkauft wird, was halt wirklich nichts ist, ja. Dann muss es halt an die Stadt mit Sicherheit größer und fetter angekommen sein, dass Mensch auf jeden Fall mehr Freiräume braucht, mehr solche Begegnungsstätten braucht, die jetzt nicht unbedingt Gastronomie sind, die halt mit Kosten verbunden sind, sondern halt kostenfreie Begegnungsangebote, also Begegnungsflächen, solche Freiräume, Angebote. Das ist wirklich auch für mich persönlich so angekommen. Da hat das Ganze, was wir hier gemacht haben, auch eine komplett neue Dimension oder einen neuen Sinn ergeben. Eigentlich, ja. Da gab es ja auch die Idee von der 15-Minuten-Stadt, die halt einfach mehr Gewinn gebracht oder mehr in den Vordergrund geraten ist in der Stadtentwicklung, wo halt die Idee war, dass durch die Corona-Krise halt einfach alles so ein bisschen, dass das Quartier halt extrem wichtig wurde. Und gerade in der Neckarstadt hat man das auch total gesehen, wie du sagst, es gab halt keinen Ort eigentlich, an dem man sich treffen konnte, wo man die Maßnahmen einhalten konnte, wo man trotzdem noch irgendwie das Gefühl hatte von Gemeinschaft, von Leben, von sozialer Interaktion. Das war tatsächlich Alter der einzige Punkt in der ganzen Neckarstadt, wenn nicht gar in der ganzen Stadt sozusagen. Und das wollen wir halt tatsächlich irgendwie aufrechterhalten, auch mit der Oase. Mhm. Ja, das Thema, das ihr gerade ansprecht, ist auch eines, das wir in gewisser Weise am Sonntag nochmal thematisieren werden, nämlich inwiefern können Räume in der Stadt, Freiflächen in der Stadt durch die Stadtbewohnerinnen genutzt werden. Und zwar, weil die selbst das auf die Beine stellen und zum Beispiel Musik machen oder eine andere kulturelle Veranstaltung. Das wollen wir diskutieren am Sonntag um 16 Uhr mit dem Kulturtragflächen e.V., dem Kollektivnetzwerk in Mannheim. Der Simon ist auch da gerade schon und wird dann nochmal wiederkommen, Simon Bittner. Und von in Heidelberg gab es das Thema auch, ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit über Mannheim gesprochen, das ist ein bisschen anders gelagert da teilweise, aber das Problem mit den Räumen, das gibt es in Heidelberg mindestens genauso sehr wie in Mannheim, und auch dort gab es eine große Kulturdemo diesen Sommer. Und es gibt engagierte Kollektive. Darüber werden wir reden am Sonntag, und wir werden das Ganze natürlich mit einem kleinen Tanz verbinden. Also kommt vorbei, ab 3 gibt's Musik, dann quatschen wir und werden auch alle dazu einladen, dass sie einfach mitsprechen und ihre Gedanken dazu beitragen. Morgen gibt es auch noch ein Gespräch hier, und zwar mit Hanna Noller von Stadtlücken e.V. Die ist aus Stuttgart, und die haben dann was ziemlich Cooles gemacht, nämlich es gibt so einen Platz, österreichischer Platz an der U-Bahn-Haltestelle. Die U-Bahn-Haltestelle kennt jeder, aber niemand kennt diesen Platz oder kannte ihn, weil da einfach nichts passiert ist. Da war einfach nur ein Parkplatz unter der Brücke. Und die haben ein Jahr lang oder sogar länger, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Sachen da gemacht. Und wir haben sie eingeladen, dass sie ihre Erfahrungen mit uns teilt dazu. Die Julia verabschiedet sich schon zum Chor. Den werden wir hier später auch nochmal hören. Ich danke euch dreien, dass ihr so offen Auskunft gegeben habt. Und hier sitzt schon Feliciano. Der wird noch einen letzten Song spielen, bevor der Bermuda-Funk, die uns ja aus dem Studio zuhören, dann übernehmen wird. Ja, vielen Dank. Ich übergebe an Feliciano. Yeah, danke. Hallo Leute, hier ist Freimut Feliciano. Und ja, ungelogen, die Wolken haben sich verzogen. Es ist ein wunderschöner, warmer Tag, kein kalter. Und wir sitzen hier am Altar. Baby, baby, baby, wir sind am Altar, baby. Yeah, yeah, yeah. Wir sind am Altar, baby. Du hast den Schalter, baby. Den Schalter zum Glück, ich weiß, es klingt verrückt. Zeit, dass jemand ihn drückt. Yeah, yeah, yeah. Wir sind am Altar, baby. Du hast den Schalter, baby, den Schalter zum Glück. Ich weiß, es klingt verrückt, Zeit, dass niemand ihn drückt. Yeah, hey, yeah. Am Alter hat es angefangen. Hier kommen Leute jung und alt zusammen. Egal woher sie stammen, Rauchschwaden, schwanger, schwer verhangen die Luft. Von einem süßen, herben, derben, ganz besonderen Duft. Sensimeya, wo bist du, du Schuft? Sensimeya, komm aus deiner Gruft. Lass hinter dir den Frust, werde dir bewusst. Niemand wird, kann dir sagen, was du wirklich musst. Yeah. Bist du bereit für mehr Freiheit? Dann komm zum Alter, Baby. Still steht die Zeit. Am Alter geht die Post ab und das nicht zu knapp. Mitten in der Stadt, ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Mal ohne Scheiß, der Tipp ist heiß. Sicher, dass es auch bald jeder weiß. Es schließt sich der Kreis. Brauchst du noch Beweis, Baby? Hey, huh. Wir gehen steil, Mann, wo am Alter, Baby, zu geil, Mann. Ich komme halt die Zeit an am Alter, du süßer Nachfalter. Ich suche den Schalter vergebens, als könne man des Lebens Fluss anhalten, verwalten, wie Kernspalten ausschalten. Graue Gestalten schalten und walten, Gefühle erkalten. Yeah, Systeme veralten, ah, doch Nerven behalten. Wir sind am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby, den Schalter zum Glück. Ich weiß, es klingt verrückt, Zeit, dass jemand ihn drückt, yeah. Wir sind am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby, den Schalter zum Glück. Ich weiß, es klingt verrückt, Zeit, dass jemand ihn glückt, yeah, yeah, yeah, oh. Am Alter hat es angefangen. Hier kommen Menschen aller Art zusammen, egal in welcher Sprache ihre Eltern sangen. Mal ganz unbefangen, was kann man denn von einem Ort denn mehr verlangen? Was ich hier sehe und sah, ist wunderbar, es lebt Utopia. Yeah, ich seh dich zweifeln, das war mir klar. Yeah, Nörgler kommen gelaufen, wenn sie kommen in großer Schar. Yeah, doch was hier geht, ist nicht normal. Ja, hier ist generationenübergreifend, Herzen zerreißen. Ich seh so viele Menschen umherschweifen auf der Suche nach dem Glück. Und hier findet zumindest ein kleiner Stück sich wieder, yeah. Verlierer werden, Sieger werden hier zum Überflieger, ja, und singen hier positive Lieder und heben ab zwischen Betonmüll und Plastiksack. Du mit deinem Bauvorhaben hau bloß ab, yeah, yeah, ha. Denn wem gehört die Stadt, macht jetzt mal einen Cut, yeah. Plätze, wo sich Menschen frei bewegen können, sind schon knapp, ey. Wir sind am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby, den Schalter zum Glück, weiß ich weiß, es ist verrückt, yeah, ba, ba, ba, ba. Wir sind am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby, den Schalter zum Glück, ich weiß, es klingt verrückt, Zeit kommt niemals zurück, yeah, yeah, hey. Wir sind am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby, den Schalter zum Glück, ich weiß, es klingt verrückt, Zeit kommt niemals zurück, no, nein, Wir sind am Alter, Baby. Du hast den Schalter, Baby. Den Schalter zum Glück. Ich weiß, es klingt verrückt. Zeit, dass jemand ihn drückt, yeah. Am Alter, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby. Wir sind am Alter, Baby, Baby, Baby. Am Alter, yeah. Hey, danke euch, Leute. Alle, die vom Alter und im Alter und jung. Klein, groß, dünn, dick. Hey, motiviert, unmotiviert. Danke euch für die schöne Zeit am Alter. Ja, yeah, ich gebe jetzt wieder ab in die Moderation. Wir sind am Alter, Baby. Vielen Dank, Feliciano, für den Song. Wie schön, der fügt sich so wunderbar ein in diese sonnige Nachmittagssonne. Oh yeah, die Sonne, hey, ist was Wunderschönes, hey. Und wenn wir gegen das Licht, ins Licht streben, dann, wer hätte denn was dagegen? Ich meine, hey, positiv bleiben. Ja. Yeah. Keiner hätte was dagegen. Auch Nala nicht, oder? Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Sommer. Ja, hier werden wir, glaube ich, noch mal einen Sommer tanzen und gestört. Und dann, auch wenn sie uns dann verpflanzen, dann tanzen wir einfach weiter, oder? Ja, in der Oase. Yeah. Ich hoffe mal, es wird ein Paradies sein. Danke euch, auch am Radio, hey. Ja, yeah. Yeah, aufwachen, Habibi, aufwachen, Alter, yeah, es ist Zeit, ins Licht zu gehen, okay, auf Wiedersehen, Leute! Hallo, wir sind Chor für Menschen, die nicht singen können, wir proben oder üben oder feiern oder auch tanzen jeden Freitag um 17 Uhr auf Alter. Bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter haben wir noch keine Lösung, aber wir werden schon noch ein Dach finden. Die Lieder, die wir singen, haben alle einen Inhalt, ein Message. Die haben wir nicht selber geschrieben, leider, aber wir arbeiten daran, dass wir auch einen eigenen Song haben. Genau, was wir heute singen, performen werden, ist von Tonsteine Scherben, Allein machen sie dich ein. Danach von Lotte Lenya, Bertolt Brecht und Kurt Weill, die Moritat von Mackie Messer. Und dann ist noch ein Überraschungssong dabei. Also drei Songs. Okay, bereit? Alle bereit? Okay. Thank you. lachen sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich in den nächsten Knast. Alles, was du da noch sagen kannst, das ist aber ein ganz schöner Hammer, ey Mann. Zu dritt, zu vieren, wird auch nichts anderes passieren. Sie werden ihre Knüppel holen und uns ganz schön das Kreuz versohlen. Alles, was du dann noch sagen kannst, das ist aber ein ganz schöner Hammer, ey Mann. Oder tausend, kriegen sie langsam Rosenpausen. Sie werden zwar sagen, das ist nicht viel, aber tausend sind auch kein Pappenstiel. Was nicht ist, das kann noch werden. Wir können uns ganz schnell vermehren. In dem Land, in dem wir wohnen, sind aber ein paar Millionen. Wenn wir uns erstmal einig sind, weht, glaub ich, ein ganz anderer Wind. Werden sie nicht mehr lachen, sondern sich auf die Socke machen. Ob lieber Hamas oder Instensin, der Teufel weiß am besten wohin. Und du weißt, das wird passieren, wenn wir uns organisieren. Und du weißt, es wird passieren, wenn wir uns organisieren. Und du weißt, es wird passieren, wenn wir uns organisieren. Und du weißt, das wird passieren, wenn wir uns organisieren. Und du weißt, das wird passieren, wenn wir uns organisieren. Und du weißt, das wird passieren, wenn wir uns organisieren. Und du weißt, es wird passieren, wenn wir uns organisieren. Der Heilige. trägt er im Gesicht. Und Mechite hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand, und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schulmeier bleibt verschwunden, und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust, und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis, in der Menge Mackie Messer, niemand nicht fragt und der nichts weiß. In der Menge Mackie Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Das Überraschungslied. Das nächste wunderschöne Lied ist von Udo Jürgens. Das ist nicht griechischer Wein. Aber das könnten wir auch machen. Ja, bitte. Oh nein. Wir können das auch das für dich. Wir können das auch das machen. Ja. Das Mikro, darf ich mich irgendwo hinsetzen? Darf ich mich da hinsetzen? Okay, alles gut. Entwarnt. Das geht immer. Okay, perfekt. Und etwas Geld Vielleicht ging heute Abend noch ein Flug. Er könnte ein Taxi nehmen dort am Eck. Oder Autostopp und einfach weg. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach. Noch einmal voll von Träumen sein. Sich aus der Enge hier befreien. Er dachte über seinen Aufbruch nach. Seinen Aufbruch nach. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Arbeit. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Dann steckte er die Zigarette ein und ging wie selbstverständlich heim. Durchs Treppenhaus in Unerwachs und Spießigkeit. Die Frau rief an, wo treibst du bloß? Tralli-talli, geht gleich los. Sie fragte, was, nein, was soll schon sein?